Zeit heißt der neue Roman von Juli C., die ich jetzt sehr herzlich auf dem blauen Sofa begrüße. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Frau C., ein Großteil Ihres Romans spielt unter Wasser. Und der Titel Nullzeit bezieht sich auch auf das Tauchen, um das es nämlich in diesem Roman geht. Welche Zeit ist die Nullzeit? Das ist die Zeitspanne, die man als Sporttaucher unter Wasser bleiben kann, ohne, wenn man wieder hoch will, so einen ganz langen Sicherheitsstopp machen zu müssen, aus gesundheitlichen Gründen. Also es ist eigentlich so eine Art zeitliche Sicherheitsgrenze. Mhm. Die lebensgefährlich werden kann, wenn man das nicht rechtzeitig... wenn man es nicht einhält quasi, ja. Also was passiert, wenn man es nicht einhält? Es ist halt tatsächlich so, dass wenn man in sehr große Tiefe geht und über einen längeren Zeitraum unten bleibt, sich im Blut und im Gewebe so viel Stickstoff anreichert. Das ist einfach ein physiologisches Phänomen, dass wenn man dann wieder schnell auftaucht und der Druck nimmt ab, passiert sozusagen das, was passiert, wenn man eine Sprudelflasche schüttelt und ganz plötzlich aufdreht, nur halt im eigenen Körper. Sie haben selbst tauchen gelernt. Warum? Was hat Sie fasziniert an diesem Sport? Also fasziniert hat sich die Bereitschaft meines Bruders, mir in einem Ferngespräch 6 Stunden lang zu erzählen, wie toll das ist, nachdem er das zum ersten Mal in Thailand gemacht hatte. Ja. Der hat mich also so lange beredet, ich müsse unbedingt. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann angefangen habe. Also es war nicht so sehr Ihr Trieb, in neue Gefilde vorzustoßen. Ich muss zugeben, also ohne diese Gehirnwäsche von seiner Seite hätte ich mich das, glaube ich, einfach nicht getraut. Also ich finde das nämlich, also ich bin kein Wassermensch. Ich finde Wasser erstmal gruselig. Und erst recht Ozean. Ich habe da enormen Respekt. Und den haben Sie verloren im Laufe des Tauchkurses? Oder? Im Laufe einiger Tauchkurse. Das hat ein bisschen gedauert. Also die ersten 3 Jahre hatte ich wirklich Angst. Also ich habe so 30, 40 Tauchgänge gebraucht, bis ich angefangen habe, mich wirklich zu entspannen. Wo haben Sie es gelernt? Auch auf Lanzarote, wo Ihr Roman spielt? Also meine erste Erfahrung mit dem Tauchen war Vietnam. Im Pazifik, da ist das Wasser so 29 Grad. Das ist dann so Whirlpool-mäßig. Ja. Und Lanzarote waren dann so die nächsten Tauchgänge bei 10 Grad weniger im Wasser. Das fand ich dann schon ein bisschen schwieriger so zu ertragen. Aber mir hat es dann eben doch trotz meines Unwagens so gut gefallen, dass ich dann immer wieder auch gerade auf Lanzarote zurückgekehrt bin und es dort immer wieder probiert habe. Also, der Roman spielt auf Lanzarote. Der Held heißt Sven, der ist Tauchlehrer, kurz vor seinem 40. Geburtstag. Er hat eine Freundin, die heißt Antje. Die ist eigentlich immer da, aber nicht wirklich wichtig für ihn, hat man den Eindruck. Dann kommt eines Tages ein Paar auf Lanzarote, Jola und Theo. Sie ist Schauspielerin, ohne Erfolg. Er ist Schriftsteller mit Schreibblockade und beide sind ziemlich gemein zueinander, kann man sagen. Und die beiden machen einen Tauchkurs bei Sven. Und dann kommt einiges durcheinander. Was bringt diese Konstellation zum Platzen? Also das ist, die ganze Geschichte ist im Grunde so eine klassische Kammerspielsituation. So 2 Beziehungen, 2 Paare treffen aufeinander und es ist wie eine chemische Reaktion. Man tut jetzt nicht von außen Katastrophenbestandteile hinzu, sondern die explodieren aus sich heraus. Also diese beiden Beziehungen sind so gestört. Und gerade die von Jola und Theo, diesem Künstlerehepaar, ist so darauf angewiesen, auch ihre zerstörerischen Spiele vor Publikum zu betreiben, dass es eben mit den anderen beiden, also vor allem mit dem Tauchlehrer Sven, wirklich wie so einklingt, wie so eine Symbiose bildet. Und die machen sich gegenseitig wirklich eher so aus psychologischen Gründen fertig. Also es kommt eigentlich nichts von außen hinzu. Die Katastrophe liegt schon in der psychologischen Konstellation. Es kommt zu einer geradezu magischen Anziehung zwischen Jola und Sven, der sich für nur beschränkt liebesfähig hält. Und unter Wasser ist alles ganz anders als oben, über Wasser. Warum? Welche Regeln gelten unter Wasser? Warum ist da so viel mehr möglich als auf der Erde? Na, Sven ist ein Typ, der findet Sprache verdächtig. Also der hat irgendwie mal beschlossen, dass er die menschliche Eigenschaft, ständig irgendwie Urteile zu fällen, unerträglich findet. Und natürlich kommt dieser Zwang zum Urteilen schon daraus, dass wir sprechende Wesen sind. Also bereits wenn wir sagen, auf diesem Buch sind irgendwelche blauen Dinge, liegt in dem Wort blau ja eigentlich schon ein Urteil. Das könnte ja auch eher grünlich oder was sein. Und der fühlt sich in einer Welt, in der auch Menschen stumm sind, nämlich unter Wasser, und in der es eigentlich nur körperliche Kommunikation gibt, einfach viel wohler und viel viel sicherer. Und dort ist er eigentlich erst zu Intensität und auch Leidenschaft fähig. Über Wasser ist er äußerst gehemmt. Mhm. Sie sagten es gerade, er mag es nicht, dass überall Urteile gefällt werden. Das war auch ein Grund, warum er Deutschland verlassen hat. Er spricht von Deutschland als dem Kriegsgebiet, der Urteilsfront. Ja? Also genau das ging ihm ja wahnsinnig auf die Nerven. Und er ist ein großer Raushalter. Ja? Ja. Ist Sven für Sie ein Einzelfall oder repräsentiert er diese Anfang 40-Jährigen für Sie, die sich raushalten wollen, die genug haben vom Einmischen, vom Mitmachen, vom Aktivsein? Er ist schon prototypisch. Er ist natürlich sehr extrem, wie Romanfiguren das so an sich haben. Aber was er tut, nämlich aussteigen und sich auf einer Insel dann wirklich definitiv raushalten aus der deutschen Gesellschaft, ist schon auch irgendwie eine Metapher oder ein Symbol für diese Sehnsucht, die ich als sehr zeitgenössisch empfinde, sich zurückzuziehen aus der Gesellschaft und sich überfordert zu fühlen, irgendwie orientierungslos und eigentlich lieber wieder im Kleinen und Engen mit einem großen Sicherheitsbedürfnis so sein Heil zu suchen. Also da ist er schon auch ein Vertreter einer Generation. Ja, und Sie sagen, es ist eine Überforderung. Überforderung in welcher Hinsicht? Also meinen Sie jetzt über die digitalen, zu vielen Informationen oder Überforderung politischer Hinsicht, gesellschaftlicher, finanzieller, inwiefern Überforderung? Ja, man hört ja häufig die These, es käme tatsächlich daher, also ich glaube, das Gefühl kennen die meisten, dieses Überforderungsgefühl, immer nah am Burnout zu sein. Viele sagen ja, es käme durch so eine Art Übermaß an Informationen, dem wir ausgesetzt sind. Meine Theorie ist eigentlich eher, das, was uns momentan so ein bisschen fehlt, sind Prinzipien, anhand derer wir sortieren können, weil die Welt war schon immer extrem komplex und immer zu viel, um das zu verarbeiten. Der Trick, den wir anwenden müssen als Menschen, ist unterscheiden zu können zwischen wichtig und weniger wichtig. Mhm. Und dafür brauchen wir etwas, was der Welt vorausgeht. Also wir müssen schon etwas in uns tragen, was uns zu dieser Unterscheidung befähigt. Wenn man das nicht mehr hat, dann wird man sozusagen ein willfähriges Opfer der zu hohen Menge an Möglichkeiten und man fühlt sich auf einmal aufgefressen von diesem Außen, was auf einen eindringt. Also eher da würde ich so die Ursache sehen. Wie finden Sie diese Unterscheidung? Aus dem Bauch. Das ist aber etwas, was man erst wieder lernen muss. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, also es ist meine persönliche Überzeugung, dass Menschen so eine Art, ich sage jetzt einfach mal, moralisches Grundempfinden haben. Also eine Unterscheidungsfähigkeit zwischen richtig und falsch, die nicht aus einer langen, komplizierten, rationalen Überlegung resultiert, sondern die uns diktiert wird von einem Gefühl. Man muss darauf aber hören und man muss darauf vertrauen. Man darf nicht denken, ach, ich weiß zu wenig, die Welt ist so groß, was ist denn schon meine Meinung, das kann ja alles falsch sein, sondern man muss sagen, es kann immer falsch sein, ja. Also wenn wir nur denken oder sagen dürften, was richtig ist, dann wären wir wirklich alle stumm, auch ohne Fische zu sein. Also man muss sozusagen wieder lernen, in sich selber auch hineinzuhorchen. Das sind jetzt für mich ganz neue Töne von Julie C., die ich immer eigentlich als sehr kopfgesteuert und intellektuell reflektiert gelesen und empfunden habe. Ist ein Missverständnis. Absolut. Also ich habe, gerade wenn man gerne nachdenkt, merkt man ganz bald, dass man mit reinem Nachdenken überhaupt nicht weiterkommt. Aber vielleicht ist auch die Dichotomie falsch zwischen Denken und Fühlen. Das ist nämlich überhaupt mal das Hauptproblem. Ja. Und also ich habe ja auch Jura studiert, genau wie der Sven. Und wenn man das macht, dann kriegt man vorgeführt innerhalb dieser Disziplin, dass man so gut wie jedes Ergebnis argumentativ begründen kann. Ja. Und es ist ganz schwer, einen logischen Fehler nachzuweisen. Man kann Mörder freisprechen, man kann Unschuldige verurteilen, also ich spitze es etwas zu. Ja. Und es gibt immer eine Argumentationskette, die das legitimiert. Was heißt das? Es gibt kein richtig und falsch, was wir rational tatsächlich letztverbindlich begründen können. Also wir können uns nicht aus der Verantwortung stehlen zu sagen, ich entscheide letztlich immer auch subjektiv, wie ich das finde. Mhm. Das hat wirklich auch was mit Verantwortung zu tun. Davon dürfen wir uns aber nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ist auch eine Form von Selbstermächtigung. Ja, aber Sie haben ja, also auch, was Sie vorher schon sagten, genau dieses, der Sven ist unten stumm und sprachlos, also ohne Sprache, und oben, die quatschen die ganze Zeit, also auch diese Jola und Theo, ja, die haben ja so in der Sprache etwas ungeheuer Gemeines, ja, haben Sie genau diese zwei Bereiche, Sprache und stummes Empfinden oder Erfahren und Erleben, haben Sie das als zwei Gegenwelten beschreiben wollen? Das war nicht meine Intention. Also ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt mal was, wo es unten stumm ist und oben wird gelabert. Klar. Das hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Zum einen natürlich aus dieser Wasser-Luft-Gegensätzlichkeit. War das für Sie der Ausgangspunkt, ja, dass Sie übers Wasser schreiben wollten? Übers Tauchen. Übers, ja, Tauchen wollten, ja, Sie schreiben. Also nicht übers Tauchen, aber ich hätte diese Geschichte niemals mir ausgedacht, wenn ich nicht diese Taucherfahrung gemacht hätte. Das, ja, war schon der Ausgangspunkt. Und dann gibt es eben einfach diese etwas gegensätzliche Konstellation von Psychologien in diesem Buch. Mhm. Und eher daraus kommt es. Also ich setze mich nicht so hin und überlege mir abstrakt, was ich da jetzt sozusagen als theoretischen Überbau irgendwie schildern möchte, sondern das ergibt sich automatisch aus der Art von Charakter, die man da erschafft. Mhm. Sie sind ja extrem jemand, der sich einmischt. Also Sie sind jemand, der sich extrem einmischt, so rum meine ich. Das heißt, ein Gegenpart eigentlich zu Ihrem Helden, der sich extrem raushält. Ist das für Sie als Autorin eine angenehme Spannung gewesen, mal eine Figur zu beschreiben oder zu entwerfen, zu erfinden, die genau das Gegenteil von dem macht, was Sie eigentlich machen? Ja, total. Also erstens ist es natürlich auch für mich eine Sehnsuchtsfigur, weil ich genau, wie ich einfach vermute, wirklich fast jeder dieses Gefühl kenne, einfach Schluss. Mhm. Jalousie runter nichts und nichts mehr. Damit mehr. Zu tun genau, haben. Nichts mehr damit zu tun haben. Ich verbiete mir dann das sozusagen dem nachzugeben, aber ich kenne natürlich diesen Wunsch. Und gerade wenn man sich was wünscht und es sich nicht erlaubt, macht es total Spaß, jemanden zu erfinden, der es sich erlaubt, und den dann gnadenlos fertig zu machen. Mhm. Weil dann ist man am Ende wieder im Recht und alles ist gut. Also das ist so ein Grund, warum es manchmal echt schön ist, ein Autor zu sein. Und war das wichtig, dass es ein Mann ist? Ja, also nicht. Also macht es fertig, machen dann noch mehr Spaß? Interessante Theorie. Frage. Es ist tatsächlich für mich wichtig, dass es ein Mann ist, weil ich einfach bislang nie richtig in der Lage war, mich beim Schreiben in eine weibliche Figur hineinzuversetzen. Mhm. Oder beziehungsweise ich wäre in der Lage, tue es dann aber zu sehr und dann kann ich irgendwie zwischen Fiktion und meiner eigenen Person so schlecht unterscheiden. Also ich benutze immer Männerfiguren, weil die mich halt schon zwingen, immer wieder auch diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment mal, wie denkt denn er? Also, dass man halt jetzt nicht einfach nur seine eigenen Geschichten immer so in die Figur hineinstopft, sondern eben eine Distanz dazu wahrt. Das fällt mir halt viel leichter, wenn das Geschlecht eben nicht meins ist. Ja. Bei den beiden Frauenfiguren, das fand ich interessant und auch ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Die Antje ist ja extrem blass. Und die Jola, die Schauspielerin, ist extrem bunt, schrill, bis ins Boulevardeske. Also man hat den Eindruck, das hat ihnen auch total Spaß gemacht, da so eine Schauspielerin zu erfinden, die quasi aus der, die man beim Friseur in der Bunten liest oder so, oder? Also, ja, total, klar. Genau. Aber ich habe mich dann gefragt, beide Frauenfiguren sind, wie soll ich das jetzt sagen, sind keine starken Frauen, sind keine guten Frauen. Also fand ich. Also stark sind sie auf gar keinen Fall. Ich würde sogar sagen, dass diese beiden Figuren wirklich tragisch sind. Und das gilt ganz besonders für diese Schauspielerin, weil das stimmt, es hat mir wirklich Spaß gemacht, die so Boulevardesque zu überzeichnen. Ich meine das aber jetzt nicht nur als eine Parodie, sondern es ist so, dass die auch selber so lebt. Also die kommt aus diesem Soap-Opera-Ding nicht so richtig raus. Die macht das halt in ihrem echten Leben, macht die weiter. Ja. Aber da drin steckt ein ganz ernstes, realistisches Leiden an sich selbst und an der Welt, was unter dieser Zuckergussoberfläche ist und ein ganz tiefes Problem. Ich würde nicht sagen, dass die nicht gut ist als Mensch, aber die ist einfach tragisch und ganz tief zerstört. Und dieser große Gegensatz zwischen dieser äußeren Fassade und diesem Inneren, das finde ich also eine spannende Konflikt sozusagen. Es gibt ja sowas wie eine, wie soll ich das sagen? Es gibt eine Interessensgemeinschaft bei Büchern zwischen dem Autor oder der Autorin und dem Leser oder der Leserin. Ja? In dem Fall waren wir zu viert. Die zwei Frauen, sie und ich. Also mir ist es so gegangen beim Lesen. Und die anderen, die Männer? Natürlich, die waren auch dabei. Aber ich habe mich speziell für die Frauen interessiert. Ah, ist ja interessant. Ja? Mehr als für Sven. Ja, okay. Und für mich war dann das Interessante, dass ich sie als geradezu vorbildlich und manchmal unheimlich patent finde. Also jetzt mich. Sie als Autorin, ja. Sie sind ungeheuer patent. Sie sind promovierte Juristin, diplomierte Literatin. Sie haben Preise bekommen. Sie sind die moralische Instanz und Repräsentantin einer ganzen Generation. Seit kurzem sind Sie Mutter. Sie sind attraktiv. Also man joggen wahrscheinlich jeden Tag, oder? Nie. Jedenfalls geht man ja vor so viel Disziplin und Erfolg in die Knie. Das ist also für mich die Autorin gewesen beim Lesen. Dann bin ich da irgendwo als Leserin und diese zwei Frauen. Ja? Und dann habe ich irgendwie gedacht, was hat sie? Was hat sie, also sie, die Autorin, ich, ja? Was hat sie mit diesen zwei Frauen auszuhandeln? Ja? Also ist das auch ein bisschen Abrechnung? Nein, das sind Teile von mir, das sind Seiten von mir in allen Figuren. Also ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da habe ich genau das gemacht, was Antje macht, die wirklich ein bisschen blass ist in dem Buch, aber das liegt einfach daran, dass da zu wenig Platz war. Also ich finde die Figur trotzdem total spannend. Ich bin einem Mann Wie so... Wie zu wenig Platz war, den schaffen Sie doch. Ja, ja, aber, also klar, aber ich bin da ja auch so ein bisschen ausführendes Organ von einem Text, der was Bestimmtes verlangt. Also diese Geschichte hätte nicht 400 Seiten lang werden können. Nee, okay. Das ist ein bisschen mit verstehe. Tempo und so. Ja. Also wenn ich da jetzt gesagt hätte, okay, hier mal noch 40 Seiten Exkurs über diese Antje, hätte der Leser sich gedacht so, hä, also... Es gibt so eine gewisse Ökonomie auch. Das hat nicht gepasst. Aber was ich sagen wollte, also Antjes Haupteigenschaft ist ja, dass sie diesem Sven nachläuft wie ein Hund. Genau. Das habe ich 5 Jahre meines Lebens mit einem Mann gemacht. Echt? Sagte es sie. Ja, sie kennen mich ja nur. Ja, nein, ich kann mir das so schlecht vorstellen. Das ich kenne ja nur das, ich kenne nur die öffentliche Juli. Eben. Privat geheimes Mensch. Und also in Jola stecken jetzt auch ganz viele Sachen drin. Das führe ich nicht aus, sonst kommen die mit der Bahre gleich. Also was ich sagen will ist. Es ist zumindest bei meinem Schreiben immer so, dass man im Grunde ein Panorama entwirft, ein Figurenpanorama, wo man so Facetten der eigenen Person immer neu wieder abverteilt. Das geht kaum anders. Also natürlich kann man Nebenfiguren schaffen, die dann wirklich nur so requisitemäßig da auch drin sind. Ja. Aber wenn man eine Figur psychologisch beleben will und sich da so einfühlen muss, also klar, die sind nicht ich, ja, aber sie verstehen schon, was ich meine. Also ich muss eigenes Erleben und Blut da rein tun. Deswegen... Ja. Sind es keine Abrechnung, sondern das sind eigentlich mehr so, das ist so Wiederholungstäterschaft. Ja, gut, es ist vielleicht auch mein Tick, dass ich mich immer frage, wie Frauen Figuren entworfen werden, also wie Frauen beschrieben werden. Und dieser sadomasochistische Zug, den Jola und Theo in ihrer Beziehung haben, der fiel ja auf einen Nährboden hier. In derselben Zeit wurde dieser Shade of Grey, dieser Sado-Maso-Bestseller geschrieben. Aber jetzt bitte nicht in eine Kiste werfen, überhaupt sonst wäre ich nein. ganz picklig. Nein, um Gottes Willen, nein. Es gab ja nur diese Parallelität, dass plötzlich alle über Sadismus, Sado-Maso und die Lust der Frauen am, weiß ich, verhauen werden, unterwerfen und ich weiß nicht was, geschrieben haben. Und mich hat das wahnsinnig, also auf der einen Seite beschäftigt, ja, und auch aufgeregt, weil ich mich frage, was für ein Frauenbild steckt da dahinter, ja, bei diesen beschriebenen Fantasien, auch von Frauen beschriebenen Fantasien. Und Sie haben das jetzt überhaupt nicht bedient, gar nicht. Aber diese Jola ist ja schon auch jemand, der genau dieses beide hat, dieses sadomasochistische. Auf jeden Fall. Oder? Ja, es gibt ja auch ein ganzes kleines Kapitel über Täter-Opfer-Rollen und wie man sich da einfindet. Also der Grund, glaube ich, dafür, dass wir uns für solche Themen interessieren, egal ob wir das jetzt Shades of Grey mäßig machen oder so oder wie auch immer, liegt einfach meines Erachtens darin, dass wir als Gesellschaft, gerade in Deutschland, noch längst nicht fertig sind mit dieser Rollendiskussion. Ja, jetzt glaube ich auch. Also ich bin wirklich gar nicht so feministisch oder gendermäßig aufgebracht worden, aber je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, wir haben immer noch so ein Geschlechterbild, das ist irgendwie so aus dem 19. Jahrhundert. Also wir versuchen das zwar mit einer modernen Oberfläche zu überziehen, aber wenn es ans Eingemachte geht, dann hängen wir da noch fest und deswegen fasziniert uns diese sehr klassische, irgendwie dann ja im sadomasochistischen metaphorisch überhöhte Aufteilung. Der dominante männliche Teil und das eher empfangende und vielleicht auch leidende weibliche Wesen, was vielleicht sein Leid auch wieder als Waffe einsetzt, aber immer nur eben in dieser Richtung miteinander kreiselnd. Also ich glaube, es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen. Mhm. Und es soll von mir aus auch noch 50 Shades of Grace und so weiter geben. Wir müssen dann nur irgendwann auch anfangen, uns klarzumachen, warum wir das eigentlich so geil finden. Mhm. Und dann wird die Debatte, glaube ich, wirklich fruchtbar werden für uns. Ja. Es gibt noch eine andere, also es gibt ja sehr viele Ambivalenzen in diesem Roman, also Gleichzeitigkeiten im Charakterlichen, in den Beziehungen gespiegelt, aber dann auch auf der formalen Ebene. Es gibt zwei Perspektiven. Sven erzählt seine Geschichte und Jola schreibt parallel ihr Tagebuch. Und man weiß als Leser eigentlich nicht, wer lügt und wer sagt die Wahrheit. Ja. Und es heißt irgendwo mal, an einer Stelle heißt es mal, wer nicht die Wahrheit sagt, lügt nicht automatisch. Ja. Was meinen Sie damit? Das ist so ein Satz, in dem ist eigentlich für mich fast das größte Faszinosum aufgehoben, was unsere Existenz mit sich bringt. Wir irren uns, und zwar die ganze Zeit. Also wenn wir uns an etwas erinnern und uns sicher sind, es sei so gewesen, müssten wir eigentlich wissen, dass es so eben nicht war. Also wenn man in der Gerichtspraxis arbeitet und Zeugen dabei beobachtet, wie die vor Gericht Eide schwören auf etwas, was sie gesehen haben, das Aussehen einer Person, einen Ablauf eines Ereignisses oder den Ort oder die Tageszeit, man konfrontiert die mit faktischen, materiellen Beweisen, dass das, was sie sagen, nicht richtig sein kann. Die bleiben bei ihrer Version und die lügen nicht. Das ist so faszinierend zu sehen, also was für ein Irrtumspotenzial einfach in uns steckt, dass für mich diese Konstruktion im Roman, immer zwei Versionen zu liefern, die einander widersprechen, eigentlich die wahre Form von Ehrlichkeit ist. Also im Roman ist es ja tatsächlich so, dass jemand lügt. Dann wird es auch absichtlich gemacht. Aber worauf es eigentlich sozusagen verweist, ist, dass wir niemals eine objektive oder absolute Wirklichkeit teilen. Wir sind immer angewiesen auf dieses Subjektive und kommen wieder zurück jetzt zum Anfang. Darauf müssen wir stolz sein. Darin müssen wir uns wohlfühlen. Das dürfen wir nicht als eine Verurteilung oder als Fluch begreifen. Ja, ne, und ich meine, gerade im Gefühlsbereich ist ja die Wahrnehmung oft tatsächlich von zwei Menschen völlig verschieden. Absolut. Ja? Also insofern hat das ja da dann mit Wahrheit und Lüge eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern wie habe ich die Situation erlebt und der andere? Und das können zwei vollkommen unterschiedliche Empfindungen, Erfahrungen, Erlebnisse sein. Das sind Versionen. Ja. Also was inzwischen eben auch die Neurophysiologie quasi biologisch festgestellt hat, ist das, was wir Erinnerungen nennen, ist etwas, was sich eben nicht auf faktische Ereignisse stützt, sondern auf Emotionen. Ja. Also wir erinnern uns viel mehr an emotionale Zustände und kleiden die dann ein mit einer dazu passenden Oberfläche. Und so kommt es eben zu diesen sogenannten Irrtümern. Mhm. Also wir verknüpfen es eben emotional und wir speichern nicht wie ein Computer Informationen ab. Mhm. Das ist ein ganz anderes System, was da in uns waltet. Mhm. Inwieweit hat die Emotionalität eine Rolle gespielt, dass Sie, als Sie das Buch geschrieben haben, schwanger waren? Das hat vor allem insofern eine Rolle gespielt, dass ich mich beeilt habe wie Bolle, weil ich unbedingt fertig werden wollte. Haben Sie es geschafft? Nein. Aber fast. Ja? Also ich musste dann wirklich in den zwei Monaten nach der Geburt noch fertig machen, was eine relativ lustige Alltagssituation ergab. Hat sich für Sie jetzt als junge Mutter, hat sich für Sie das Schreiben oder Ihre Arbeit verändert? Ja, ich habe jetzt noch weniger Lust zu arbeiten als vorher. Ich bin aber fest entschlossen, wieder das so in ein Gleichgewicht zu bringen. Also momentan ist es einfach so, mir macht es wirklich so wahnsinnig Spaß, dieses unglaublich perfekte Wesen, was ich da geboren habe. Es handelt sich ja zufällig wirklich um das allerschönste je im Universum gezeugte Kind. Ja? Das also anzuhimmeln und zu betrachten, dass mir dagegen Schreiben als eine eher langweilige und auch nebensächliche Tätigkeit vorkommt. Aber ich bin wild entschlossen. Ich gebe mir noch ein paar Monate und dann werde ich wieder Schriftstellerin. Und haben Sie das auch Kind jetzt dabei? Nee, das habe ich nicht, weil ich würde noch nicht mal eine Feldmaus mit auf die Messe bringen. Also das ist einfach zum Schutz des Kindes. Too much, genau. Ja. Haben Sie denn manchmal auch solche Fantasien, auszuwandern, jetzt nicht nur thematisch in andere Gefilde des Schreibens, sondern tatsächlich geografisch auszuwandern, eben zum Beispiel nach Lanzarote, wo Sie, glaube ich, auch häufig schon Urlaub gemacht haben oder ein Häuschen haben auch? Nee, das leider nicht, aber das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Haben Sie manchmal die Lust? Ja, also ich habe die Lust immer mal wieder. Ich hatte auch vor Jahren mal eine konkrete Idee dazu. Ich wollte allerdings nach Ex-Jugoslawien, nicht irgendwie nach Lanzarote. Aber ich glaube, ich bin schon wirklich sehr deutsch. Also ich kann mir gut vorstellen, das ist ja auch so ein ewiger Traum, mal ein paar Monate des Jahres woanders zu verbringen, um auch mal so eine Außensicht wieder zu kriegen und diesen Wechsel zu haben. Aber ich will dieses Land nicht verlassen. Also ich liebe und ich hasse es gleichermaßen. Und ich glaube, dass ich auch im Ausland nichts anderes tun würde, als ständig darüber nachzudenken, wie es zu Hause ist. Das tun übrigens die meisten exilierten Deutschen. Mhm. Die bilden dann auch so kleine Communities und reden die ganze Zeit über Angela Merkel, während draußen irgendwie die Palmen so im Wind wedeln. Also ich finde, da kann man auch hier bleiben. Ja, das stimmt. Nee, vor allen Dingen braucht man ja auch was, um sich aufzuregen. Ja, eben. Muss man ja irgendwie vor Ort sein, sonst wird es irgendwann lächerlich, wenn man das immer nur aus der Entfernung tut. Oder? Man kann aufregen sagen, man kann aber auch anregen. Oder anregen oder sich auseinandersetzen oder wie auch immer. Also bei mir kommt ja auch noch hinzu, dass für mich die deutsche Sprache natürlich Arbeitsmaterial ist, aber auch eine Heimat. Also ich finde es auch wichtig, quasi sprachlich an der Gegenwart dran zu bleiben. Also wenn man Sprache aus dem Ausland wahrnimmt, ich war mal ein Jahr halt nicht hier, da habe ich schon gemerkt, wie ich angefangen habe, nach Vokabeln zu suchen und bestimmte Begriffe nicht mehr exakt verwenden zu können. Also es ist tatsächlich etwas, wovon man sich auch entwöhnt. Mhm. Und das ist auch was, wo ich eigentlich nicht möchte, dass es passiert. Der Schriftsteller, der wird an einer Stelle irgendwie zitiert, dass er also das ganz schrecklich findet, dass man als Schriftsteller sich monatelang hinsetzt, jahrelang hinsetzt und dann wird man irgendwie, wenn das Buch rauskommt, verrissen und zur Nullnummer gemacht. Ja? Gleichzeitig ist man ein Großunternehmer als Schriftsteller, der Drucker bis Lektoren bis zu Literaturkritikern eigentlich ein ganzes, eine ganze Branche ernährt. Ja? Haben Sie, also weil das ist ein sehr negatives Bild, das da entworfen wird über diesen Theo. Von dem Theo. Von dem Theo, meine ich, ja. Haben Sie solche Erfahrungen gemacht, wie Theo sie beschreibt? Nee, also der Theo ist ja echt ein Jammerlappen. Der hat halt ein Buch geschrieben, danach 10 Jahre nichts mehr hingekriegt und jetzt sucht er halt die Schuldigen dafür. Also mir geht es eigentlich eher so, was er sagt, stimmt. Also, dass der Schriftsteller im Grunde ja wie so die winzige Spitze einer Pyramide ist, auf der ein unglaublicher Betrieb steht. Ja. Der ganze Betrieb davon lebt eigentlich. Der auch man davon sagen. Lebt, genau. Ja. Also wenn man sich mal klar macht, wie stark sich das fortsetzt, also was für Berufe und Bevölkerungsgruppen das sind, die sich alle darauf beziehen, das ist ganz erstaunlich. Er empfindet das halt als eine Last. Ich empfinde das eigentlich eher als was Wunderbares. Also wie unglaublich das ist, dass auf etwas ja, soll man sagen, manche nennen es die schönste Nebensache der Welt, ja, also Kunst und Literatur eben trotzdem so eine ungeheure Pyramide aus ganz realen Leben und so steht. Also ich finde das halt nicht blöd. Das ist er, das finde ich. Hat Ihnen das Spaß gemacht, diesen Psychothriller, das ist es ja letztlich, auszuprobieren, jetzt als Genre? Ja, also in meinen anderen Büchern habe ich das auch schon immer so ein bisschen gemacht, aber mich halt jetzt nicht komplett dazu bekannt. Das hatte ganz verschiedene Gründe. Das war schon auch wirklich was, worauf ich mich beim Schreiben dieses Buches gefreut habe. Ich habe einfach von Anfang an gewusst, die Geschichte wird schnell und das wird Genre und da werde ich eben mich einfach dieser Schlankheit und diesem Tempo überlassen können. Und das ist auch beim Schreiben wirklich was Tolles, weil man ja mehr selber Gast ist im Kinofilm, ja, als wenn man sich jetzt hinsetzt und eben 800 Seiten Zeitgeistroman schreibt. Das ist halt ein bisschen anstrengender einfach. Ja, klar. Haben Sie jetzt schon das nächste Projekt? Ich habe schon seit Jahren das nächste Projekt, weil ich immer parallel auch an Dingen arbeite und ich bin sehr gut darin und kann eigentlich dann noch am besten arbeiten, wenn ich eigentlich was anderes tun müsste. Das hat deswegen immer so gut funktioniert mit Jura und Literatur. Ich habe eigentlich immer Bücher geschrieben, wenn ich eigentlich auf ein Examen hätte lernen müssen. Das ist jetzt ist wahrscheinlich das, was ich vorher gemeint habe, was man so ungemein aber auch bewundert. Ja, ja, also von außen denkt man so, was eine Effizienz. Für mich sah das immer so aus, dass ich wusste, ich muss eigentlich auf eine Klausur lernen und habe halt so keinen Bock, dass ich dann lieber irgendwie den ganzen Tag schreibe, um nicht dran zu denken, was ich eigentlich tun müsste. Ja. Und Nullzeit ist jetzt so entstanden, dass ich eigentlich seit Jahren an was viel Längerem und Komplexerem arbeite und einfach keine Lust mehr drauf hatte. Ich dachte so, das reicht jetzt. Jetzt schreibe ich einfach dieses hier, damit ich dieses andere Ding nicht mehr sehen muss. Und so nur kann ich überhaupt arbeitsfähig sein, indem ich immer wieder weglaufe von irgendwas, was mich gerade wahnsinnig annervt. Ja, wunderbar. Also quasi ein Kollateralschaden? Genau, sowas in der Art. Ja. Könnte man sagen, ein sehr schöner, den ich Ihnen empfehlen kann. Herzlichen Dank, Julie C. Sehr, sehr gerne. Besuch hier. Dankeschön. Dankeschön.